Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Jena, den 28. November 1791. Es freut mich sehr zu hören, dass du an den Stanzen Geschmack gefunden hast, und auf deine ausführlichere Ansicht freue ich mich noch mehr. Etwa 30 ausgenommen sind die meisten im Fluge hingeworfen, daher kommt vielleicht die Ungleichheit des Tons, wozu Virgil mich oft verführt haben mag, aber die Eilfertigkeit selbst, mit der ich sie hinwarf, gibt mir großes Vertrauen zu mir selbst, denn sie beweist, dass Leichtigkeit bei mir jetzt nicht sowohl mehr das Werk der Mühe, sondern Fertigkeit ist. Dein Gedanke nach Durchlesung der Stanzen war ganz auch der meinige, dass ich ein episches Gedicht machen sollte, und gewiss erhalte ich meine Gesundheit wieder und kann zu meinem Leben Vertrauen fassen, so unternehme ich es gewiss. Von den Requisiten, die den epischen Dichter machen, glaube ich alle, eine einzige ausgenommen zu besitzen: Darstellung, Schwung, Fülle, philosophischen Geist und Anordnung. Nur die Kenntnisse fehlen mir, die ein homerisierender Dichter notwendig brauchte, ein lebendiges Ganze seiner Zeit zu umfassen und darzustellen, der allgemeine, über alles sich verbreitende Blick des Beobachters. Der epische Dichter reicht mit der Welt, die er in sich hat, nicht aus. Er muss in keinem gemeinen Grad mit der Welt außer ihm bekannt und bewandert sein. Dies ist, was mir fehlt, aber auch alles, wie ich glaube. Freilich würde ein mehr entlegenes Zeitalter mir diesen Mangel bedecken helfen, aber auch das Interesse des gewählten Stoffes notwendig schwächen. Könnte ich es mit dem Übrigen vereinigen, so würde ein nationeller Gegenstand doch den Vorzug erhalten. Kein Schriftsteller, so sehr er auch an Gesinnung Weltbürger sein mag, wird in der Darstellungsart seinem Vaterlande entfliehen. Wäre es auch nur die Sprache, was ihn stempelt, so wäre diese allein genug, ihn in eine gewisse Form einzuschränken und seinem Produkt eine nationelle Eigentümlichkeit zu geben. Wählte er nun aber einen auswärtigen Gegenstand, so würde der Stoff mit der Darstellung immer in einem gewissen Widerspruch stehen, da im Gegenteil bei einem vaterländischen Stoffe Inhalt und Form schon in einer natürlichen Verwandtschaft stehen. Das Interesse der Nation an einem nationellen Heldengedichte würde dann noch immer auch in Betrachtung kommen, und die Leichtigkeit dem Gegenstande durch das Lokale mehr Wahrheit und Leben zu geben. Friedrich der Zweite ist kein Stoff für mich, und zwar aus einem Grunde, den du vielleicht nicht für wichtig genug hältst. Ich kann diesen Charakter nicht lieb gewinnen. Er begeistert mich nicht genug. Die Riesenarbeit der Idealisierung an ihm vorzunehmen. Unter allen historischen Stoffen, wo sich poetisches Interesse mit nationellem und politischem noch am meisten gattet und wo ich mich meiner Lieblingsidee am leichtesten entledigen kann, steht Gustav Adolf oben an. Gerade das, was du mir vorschlägst, bestimmt mich für diesen Stoff. Ganz gewiss wäre eine solche Menschheitsgeschichte der würdigste Gegenstand für den epischen Dichter, wenn sie irgendein Stoff für einen Dichter sein könnte. Aber da liegt eben die Schwierigkeit. Ein philosophischer Gegenstand ist schlechterdings für die Poesie verwerflich, vollends für die, welche ihren Zweck durch Handlung erreichen soll. Ich habe jetzt keine Zeit, dir eine weitläufige Deduktion von diesem Satz zu machen, aber ich halte ihn für unwidersprechlich. Hingegen, wenn sich ein historischer, handlungsreicher Stoff findet, mit dem man diese philosophischen Ideen nicht nur in eine natürliche, sondern notwendige Verbindung bringen kann, so kann daraus etwas Vortreffliches werden. Die Geschichte der Menschheit gehört als unentbehrliche Episode in die Geschichte der Reformation, und diese ist mit dem Dreißigjährigen Krieg unzertrennlich verbunden. Es kommt also bloß auf den ordnenden Geist des Dichters an, in einem Heldengedicht, das von der Schlacht bei Leipzig bis zur Schlacht bei Lützen geht, die ganze Geschichte der Menschheit ganz und ungezwungen, und zwar mit weit mehr Interesse zu behandeln, als wenn dies der Hauptstoff gewesen wäre. Ich will aber darum noch nicht sagen, dass ich für Gustav Adolf entschieden bin, aber noch weiß ich keinen Stoff, bei welchem sich so viele Erfordernisse zum Heldengedichte vereinigen. Es ist aber möglich, dass mir das 4. Jahrhundert oder das 5. einen noch interessanteren darbietet. Lass uns übrigens noch öfters von dieser Materie handeln. Mein Herz und meine Fantasie bedürfen es jetzt sehr, sich mit Innigkeit und Feuer an einen Stoff anzuschließen, der mir ein geistiges Interesse gibt. Lebe wohl, herzlich grüßen wir dich und die beiden. Mach es doch möglich, dass wir Dorschen noch vor Einbruch des Winters hier sehen. Mich verlangt sehnlich nach einem von euch. Dein S.